Sie hören HR2 Kultur und jetzt beschließen wir unsere Lesung des Herman Melvilles Roman Israel Potters Irrfahrten und Abenteuer. Eine tragische Odyssee liegt hinter dem Helden des Romans Israel Potter. Als amerikanischer Freiheitskämpfer hat es ihn in jungen Jahren nach England verschlagen. Sein Lebtag vermisste er die Heimat, doch alle Versuche zurückzukehren sind bislang gescheitert. Friedhelm Tock liest nun das letzte Kapitel des abenteuerlichen Lebens. Gleich mit dem Friedensschluss wurde England und ganz besonders London von Horden entlassener Soldaten überschwemmt. Tausende von ihnen waren bereit, um nicht verhungern oder Straßenräuber werden zu müssen, für eine armselige Entschädigung zu arbeiten, so dass die Löhne aller arbeitenden Schichten heruntersanken. Nicht wenige von ihren Kameraden wählten einen anderen Ausweg und hielten zeitweilig die Kutschen in den begangensten Straßen auf, um sie auszuplündern. Dabei war unser Irrfahrer nicht einmal einer von denen, die am schwersten betroffen waren. Als er seine bisherige Stelle verlor, er war so etwas wie Packträger in einem Lagerhaus am Flussufer gewesen, infolge des plötzlichen Zustroms von Mitbewerbern, bedürftigen, ehrlichen Leuten wie er selbst, wandte er sich mit dem Instinkt seiner Rasse dem ländlichen Gewerbe des Korbstuhlflickers zu. So zog er als Hausierer durch die Straßen und rief: »Alte Stühle zum Flicken!« und war so eine lebendige Verkörperung der Widersprüche dieser Welt. Er, der kaum etwas anderes tat als zu Fuß umherwandern, verschaffte der ganzen übrigen Menschheit bequeme Sitze. Unterdessen, zufolge eines anderen bekannten malthusischen Rätsels im menschlichen Zusammenleben, erhielt seine Familie Zuwachs. Alles in allem wurden ihm 11 Kinder geboren, irgendwo in 6-Pfennig-Dachkämmerchen in Moorfields. Nacheinander starben 10 davon weg. Wenn das Stuhlflicken schlecht ging, so stellte er aushilfsweise Streichhölzer her. Wenn auch dieses Geschäft überlaufen war, sammelte er alte Lumpen, Papierfetzen, Nägel und Glasscherben. Und das war noch nicht die unterste Stufe. Aus der Gosse glitt er hinunter in den Abzugskanal. Die schiefe Ebene war glatt. Dem Armen, Facilis des Zensus Averni, fällt der Abstieg in die Unterwelt leicht. Mancher arme Soldat aber war da vor ihm hinuntergerutscht in den sumpfigen Kanal des Avernus. Er jedoch hatte 3 Korporale und einen Sergeanten zu Gefährten. Sein Los wurde durch 2 eigenartige Dinge, von denen gleich die Rede sein soll, etwas gemildert. Im Jahre 1793 brach der Krieg neuerdings aus, der große Krieg mit Frankreich. Dieser erlöste London ein wenig von den überflüssigen Horden und den verlorenen Israel von der unterirdischen Gesellschaft seiner Freunde, den Korporalen und dem Sergeanten, denen er, wenn er verwahrlost durch die dunklen Reiche des Schmutzes wanderte, allerlei Geschichten zu erzählen pflegte von Seemännern in Gefängnisschiffen und die ihm wieder solche aus der schwarzen Höhle von Kalkutta zum Besten gaben. Oft auch trafen sie paarweise andere arme Soldaten, die ihnen völlig fremd waren, an den bekannteren Ecken und Schnittpunkten der Abzugskanäle, den Charing Cross Plätzen da unten. Einer hielt den anderen an seinem letzten Knopf und besprach mit ihm ernsthaft die betrübliche Aussicht auf einen Brotpreisaufschlag oder die Flut, während durch die Gitter der Gossen über ihnen die rostigen Lichtlöcher der Unterwelt das raue Rasseln der Bäckerkarren herunterdrang, gleichzeitig mit den Güssen der Flut, von denen diese legendären Erdgeister der Großstadt lebten. Durch den Auszug der verlorenen Soldatenhorden ermuntert, kehrte Israel zur Sesselflickerei zurück. Und da geschah es oft auf dem Covent Garden Markt am frühen Morgen, wenn er sein Binsenstroh kaufte, dass er eine jener seltsamen Wohltaten erfuhr, auf die ich eben angespielt habe. Das Geplauder mit den rotbackigen, beschürzten Hökerinnen, auf deren feuchten Wangen noch der Morgentau der Wiesen glitzerte, in der Umgebung von Ballen von Heu, wie der Schnitter von Heuhaufen und Schobern auf den Wiesen, solche Ausblicke auf Gartenerzeugnisse, wie zum Beispiel die Blutrüben, die mit der feuchten Erde noch an den Wurzeln aussahen wie Haarschöpfe, ja schon das bloße Befühlen seiner Binsen und der Gedanke, woher sie stammten, die grünen Hecken, durch die der Wagen gefahren war, welcher sie hergebracht, wenn er damit so heimschlenderte wie ein Schnitter mit seiner Weizengarbe, all das war unaussprechlich köstlich. In Elend und Bitternis, unfreiwillig zwischen schmutzige Wände gesperrt, empfand er unter diesen Menschen, wie wenn die süßen Tage seiner ländlichen Kindheit wieder aufwachten. Und auch die härtesten Narben seines vereinsamten Herzens, verhärtet einzig durch namenloses Leid, fühlten dann den warmen Hauch inniger, aber unstillbarer Erinnerungen, so wie das Gras zwischen den Steinfliesen eines verlassenen Ortes auch noch aus den engsten Ritzen hervorsprießt. Manchmal überkamen ihn beim geringfügigsten alltäglichsten Anlass Gedanken an seine Heimat. Zuweilen erfüllten sie ganz unmerklich seine Seele, dann wieder überwältigten sie ihn urplötzlich mit stürmischem Heimweh, so dass die Erinnerungsbilder eine Zeit lang vor seiner Seele stehen blieben, als wären es Wirklichkeiten. An einem heiteren Nachmittag im Juli des Jahres 1800 war Israel zufällig, teilweise aus Barmherzigkeit, von einem Aufseher angestellt worden, den Rasen in der rundlichen Einfriedigung im St. James Park zu schneiden, einem grünen Fleckchen, das auf dem bekiesten Spazierweg bloß 3 Minuten von der rauchgeschwärzten, rußigen alten Brauerei des Backsteinpalastes entfernt ist, der dem öffentlichen Zufluchtsort, an dessen Rand er steht, seinen alten Namen verliehen hat. Es war ein kleines Oval, umgeben von einem Eisenzaun, zwischen dessen Stäben das eingeschlossene Gras hervorguckte, wie ein wildes, eingesperrtes Geschöpf des Waldes aus seinem Käfig. Und der Ausländer Israel starrte manchmal verträumt umher und stand da wie ein erstaunter, entlaufener Stier oder wie ein Pequot-Indianer, wenn er unbefugterweise in fremdes Eigentum eingedrungen ist. Er, der vor vielen Jahren an den Ufern der Narragansett Bay eingesperrt war. Und die Seele unseres armen Verbannten wanderte heim nach Neuengland. Denn während er so arbeitete und seine Gedanken heimwärts pilgerten, so in Gedanken daheim und mit der Arbeit inmitten der erquickenden Stille dieser kleinen Oase war, da zeugte ein entzückter Gedanke den andern, bis schließlich sein Geist sehnsüchtig und doch halb scherzhaft bei der Vorstellung von dem alten Huckleberry, dem Lieblingsreitpferd seiner Mutter, verweilte. Und als er dann plötzlich ein kratzendes Geräusch vernahm, von irgendeinem Radschuh außerhalb gegen das Eisengitter, glaubte er in seinem krankhaften Wahn, es sei der alte Huckleberry selber im Stall, der ihn, Israel, mit dem Klappern seines beschlagenen Vorderhufes gegen die Bohlen zu sich rief, denn das war so seine Gewohnheit, wenn er Hunger hatte. Im nächsten Augenblick warf Israel seine Sichel hin und mit einem Büschel weißen Klees, den er ohne zu überlegen ergriffen hatte, eilte er ein paar Schritte weit, um dem eingebildeten Rufe zu willfahren. Bald aber hielt er inne, schaute sich hilflos in der Umzäunung um, und da fiel ihm ein, dass ein ganz anderes Oval, das große Oval des Ozeans, zu überqueren sei, ehe er seinen närrischen Auftrag ausführen könnte. Und auch dann noch würde er den alten Huckleberry des Klees längst überdrüssig finden, da er doch ohne Zweifel schon manchen Sommer tot unterm Klee begraben sein musste. Und viele Jahre später, als er in einem ganz anderen Teil der Stadt und dazu noch bei weit weniger verlockendem Wetter mit seinem Bündel Binsen durch die Red Cross Straße nach Barbican schritt, in einem Nebel so dicht, dass die abgedunkelten und ineinander verschmolzenen Häuserblöcke im Dämmer ins Riesenhafte aufragten und hintereinander wie schattenhafte Hügelketten um Mitternacht dastanden, da vernahm er ein verworrenes Geräusch wie von Tieren auf der Weide, Trampeln, Muhen, Hallorufe, und plötzlich eine Stimme, die ihm zurief, gewisse Kühe, die nach Smithfield sollten und die im Nebel verwirrt und widerspenstig geworden waren, anzuhalten. Im nächsten Augenblick sah er den weißen Kopf, so weiß wie eine Orangenblüte eines Stiers, mit schwarzem Rumpf der Viehherde voraus. Geisterhaft schimmerte er durch den Dunst, und alsbald vergaß Israel, dass er hinkte, und flink half er mit Schreien und Gebärden. Ja, er war eifriger dabei, als die besorgten Bauern selbst, die Eigentümer, das rebellische Vieh zurück nach Barbican zu treiben. Alte Erinnerungen machten ihn förmlich besessen. »Nach rechts! Nach rechts!« schrie er, als an der Straßenecke angelangt die Bauern die Herde nach links in Richtung auf Smithfield zutrieben. »Nach rechts! Ihr treibt sie ja auf die Weide zurück! Nach rechts! Das ist die Richtung nach dem Scheunenhof!« »Scheunenhof!« rief eine Stimme. »Sie träumen wohl, alter Mann.« Und so wurde Israel, der jetzt ein alter Mann war, von den Luftspiegelungen behext. Er hatte sich eingebildet, daheim in der Nebelwelt des Housatonic-Gebirges zu sein, noch einmal als rotbackiger Bub auf den Hochlandweiden. Doch wie anders kam ihm nun der schale, seelenlose, tote Londoner Nebel vor, als jene hurtigen Dünste, die wie Ziegen die purpurroten Gipfel erklommen oder wie versprengte Rudel von Gespenstern in wildem Durcheinander herniederjagten und in toller Flucht auseinanderfuhren über die Ebene hin, so dass der Hirtenknabe hoch oben allein blieb, scharf abstechend vom Himmel wie ein Ballon. Im Jahre 1817 machte er noch einmal eine traurige Zeit durch, als wiederum der Friede die entlassenen Soldaten über London ergoss, so dass jeder Beruf überfüllt war. Auch Bettler ließen sich wie Heuschrecken an allen Wegrändern nieder, Krüppel mit Holzbeinen stelzten einher, zahllos wie französische Bauern in Holzschuhen. Und wie vor 30 Jahren, als der Verbannte von allen Seiten den flehenden Ruf vernahm, der nicht ihm galt, eine ruhmvolle Narbe, auf Ehrenwort bei Bunker Hill geholt, oder vor Saratoga oder Trenton, im Kampf für seine gnädige Majestät, den König Georg. Genau so wurde der Ruf vor dem immer noch lebenden Israel, unserem ewigen Juden, in verbesserter Auflage von einer neuen Generation Unglücklicher wiederholt. Eine ruhmvolle Narbe auf Ehrenwort vor Coruña geholt oder bei Waterloo oder vor Trafalgar. Und doch waren gar manche dieser Bittsteller nie außerhalb des Londoner Rauches gewesen. Es war in ihrer Art eine schlaue Aristokratie, die, ohne die eigene Person groß in Gefahr zu setzen, einen recht bedeutenden Anteil an Ruhm und Gewinn der blutigen Schlachten beanspruchte, während manche von den wirklichen Helden zu tapfer zum Betteln und zu verstümmelt zum Arbeiten, sich ruhig in eine Ecke legten und zugrunde gingen. Und so dürfen wir hier als etwas für sein Volkstum Bezeichnendes erwähnen, dass Israel, der Amerikaner, trotz seiner zeitweilig ganz verzweifelten Not, nie im Schlamm unterging und tatsächlich bettelte. Obschon er in der Folge aus mancher gelegentlichen Dreipfennigarbeit durch die herzuströmenden Tausende, die wie er mit dem Hunger kämpften, verdrängt wurde, so gelang es ihm doch irgendwie durchzukommen, wie die zähe alte Klippeneiche, die, obschon von Hagelschlossen im Sturm zerhackt und sogar mutwillig von dem vorüberziehenden Holzfäller verstümmelt, doch trotz der Bedrängung neidischer Nachbarn und der Fesseln der Felsen gegen alle Übermacht sich durchsetzt und den Lebensnerv der Pfahlwurzel gesund bewahrt. Und selbst gegen sein Ende zu, in seinem düstersten Dezember, konnte unser ausgedienter Kempe von Zeit zu Zeit eine flüchtige Wärme in seinen höchsten Ästen verspüren. In seinem Dachkämmerchen zu Moorfields, über einer Handvoll wieder entzündeter Kohlen, sie mochten in der Nacht zuvor irgendeinen Lord erwärmt haben, die er auf der Straße zusammengescharrt hatte, pflegte er seinen Jammer zu verscheuchen, im Gespräch mit seinem einzig überlebenden und nun mutterlosen Kinde, dem noch bleibenden Benjamin seiner alten Tage. Er sprach von dem fernen Kanaan überm Meer und erzählte dem Jungen seine Abenteuer auf den Hügeln Neuenglands, an die er sich so wohl erinnerte, und schilderte ihm Gegenden von wohliger Seligkeit und Fülle, an der auch die Ärmsten teil hatten. Und darin bestand, so flüchtig er auch war, der andere Trost, auf den vorhin angespielt wurde. Auf diese Märchen von den glücklichen Inseln der Freien, erzählt von einem, der dort gewesen war, lauschte der arme, geknechtete Knabe von Moorfields Nacht um Nacht, wie auf die Geschichten von Sindbad, dem Seefahrer. Wann würde ihn sein Vater dorthin führen? An einem Tag in der Zukunft, mein Junge, war stets die hoffnungsvolle Ausrede eines hoffnungslosen Herzens. Und wollte Gott, es wäre morgen, war stets die glühende Antwort. Mit solchen Reden legte Israel ohne zu wollen die Keime zu seiner schließlichen Heimkehr. Denn mit zunehmendem Alter fühlte der Knabe ein wachsendes Verlangen, seinem vererbten Elend zu entrinnen, indem er seinem Vater und sich selbst die Reise ins gelobte Land ermöglichte. Dank seiner Ausdauer gelang es ihm auch schließlich, alle Hindernisse zu beseitigen und sich an der richtigen Stelle für sein ungewöhnliches Anliegen Gehör zu verschaffen. Kurz und gut, der amerikanische Konsul ließ schließlich 5 gerade sein und sorgte dafür, dass Vater und Sohn auf der Themse nach Boston eingeschifft wurden. Es war im Jahre 1826, ein halbes Jahrhundert nachdem Israel als junger Mann auf der Fregatte Tate in Gefangenschaft geraten und vom selben Hafen aus weggefahren war, welcher jetzt sein Ziel bildete. Wie er so als 80-Jähriger das Meer überquerte, trug er Locken, so schneeweiß wie dessen Wellenschaum. Es war, als sei der weißgekräuselte alte Ozean sein Bruder. Es war zufälligerweise am 4. Juli, dass das Schiff in den Hafen einfuhr und im Dock vor Anker ging, und kaum eine halbe Stunde nach der Landung wäre unser alter Mann im Gedränge der lärmenden Menge bei Faneuil Hall schier überfahren worden von einem patriotischen Triumphwagen im Festzug, auf dem eine bestickte Fahne mit folgender Inschrift in Goldbuchstaben wehte: Bunker Hill, 1775, Ruhm den heldenhaften Kämpfern. Auf Cobbs Hill, innerhalb der Stadtgrenze, wo eine der feindlichen Stellungen in der Schlacht gewesen war, fand unser Wanderer an jenem Tag endlich Ruhe. Hier setzte er sich auf einen Hügel des Gottesackers und überschaute das Schlachtfeld in der Richtung von Charles River, wo damals das eben erst begonnene Denkmal noch kaum zu sehen war, wie ein emporstrebender Saatspross im frostigen Lenz. Auf diesen Hügeln hatten seine nun zitternden Hände vor 50 Jahren beide Enden seiner Muskete geführt. Hier hatte er sich auch jene Wunde auf der Brust geholt, die später im Gefecht mit der Serapis von einem Entermesser durchkreuzt worden, so dass er jetzt ein Narbenkreuz trug. Lange Zeit saß er stumm da und schaute mit stumpfem Blick umher. Der schwüle Julitag ging zur Neige. Sein Sohn versuchte, ihn ein wenig aufzuheitern, bevor er aufstand, um zum Quartier zurückzukehren, das ihnen der Kapitän des Schiffes vorläufig angeboten hatte. »Nein«, antwortete der alte Mann, »ich werde doch keine bessere Ruhe finden als hier bei den Grabhügeln.« Doch schließlich zog ihn der Knabe weg von dem armen Friedhof, und durch eine freiwillige Sammlung unter allen Fahrgästen dazu ermutigt, brachen Vater und Sohn auf und fahren mit der Post in das Land des Housatonic. Doch als der Verbannte in diesen alten Gebirgssiedlungen auftauchte, da war es weniger eine Rückkehr als eine Auferstehung. Vor allem erkannte ihn niemand, und niemand erinnerte sich, je von ihm gehört zu haben. Allmählich aber stellte sich heraus, dass vor mehr als 30 Jahren der letzte bekannte Überlebende seiner Familie in der Gegend, ein Junggeselle, dem Beispiel von 3/4 seiner Nachbarn folgend, Hab und Gut veräußert hatte und nach einem Land weit im Westen gezogen war. Wohin, konnte niemand genau sagen. So wollte Israel wenigstens sein Vaterhaus noch einmal wiedersehen, doch es war vor langer Zeit niedergebrannt. Von seinem Sohn begleitet, ging er hierauf mit geschwächten Augen und zitterndem Herzen die Stelle suchen. Allein die Wege waren vor Jahren verlegt worden. Auf der alten Straße weideten nun die Schafe. Die neue lief quer durch ein Gebiet, wo früher Baumbestände gewesen waren, neue Obstgärten von anderen Sprösslingen gezogen und zu ihrer Zeit gepfropft, wucherten auf den sonnigen Abhängen in der Nähe, wo seinerzeit Brombeeren büschelweise zu pflücken gewesen waren. Schließlich gelangte der Alte auf ein Feld, wo Buchweizen im Winde wogte. Es kam ihm vor, als sei es eines der Felder, die er oft selber geschnitten hatte. Doch als er sich erkundigte, erfuhr er, dass noch vor 3 Sommern ein Walnusshain dort gestanden habe. Dann entsann er sich von Ferne, dass sein Vater einmal die Absicht geäußert hatte, einen solchen Hain zu pflanzen, um die benachbarten Felder gegen den kalten Nordwind zu schützen. Nur war seinem schwindenden Gedächtnis ausgerechnet der genaue Ort entfallen, wo dieser Hain hätte hinkommen sollen. Doch schien es durchaus möglich, dass der Walnusshain während seiner langen Abwesenheit gerade auf diesem Fleck Erde angepflanzt und abgeerntet worden war, so gut wie die jährlichen Saaten vorher und nachher. Bald danach betrat er am Abhang des Berges einen alten, unberührten Wald, der ihn irgendwie bekannt anmutete, und als er halbwegs darin stand, hielt er inne und betrachtete einen seltsamen, vermoderten Haufen, der sich auf der einen Seite an eine kräftige Buche anlehnte. Obschon dieser Haufen überall, wo er mit dem Stock, wenn auch noch so leise berührt wurde, zusammenstürzte, so bewahrte er doch da und dort, selbst noch im Zustand des Staubes, die genauen, merkwürdig deutlichen Umrisslinien dessen, was er ursprünglich gewesen war, nämlich ein halbes Klafter stämmiger Schierlingstanne, eines der widerstandsfähigsten Hölzer, das von einer vergangenen Generation zerhackt und an Ort und Stelle aufgestapelt worden war bis zur Schlittenzeit. Wie das aber zuweilen so geht in solchen Fällen, infolge irgendeines Versehens war das Holz dem Vergessen und dem Zerfall überlassen worden. So wie es da lag, war es nun Zeuge von auf immer aufgegebenen Absichten und Symbol eines langen Daseins, das noch im einstigen Missgeschick dahinmodert. »Träumt mir«, sann der verwirrte Alte, »oder was bedeutet's, dass mir ein kalter, wolkiger Morgen einfällt vor langer, langer Zeit, als ich jenen krummen Holzblock gegen die Buche, damals noch ein Schößling, lehnte? Nein, nein, es ist unmöglich, dass ich so alt bin. Komm weg, Vater, aus diesem finsteren, feuchten Wald«, flehte sein Sohn und führte ihn weg. Wie sie so ziellos hin und her streiften, sahen sie einen Mann beim Pflügen. Langsam trat der Wanderer näher und traf ihn neben einem Häuflein baufälligen, verbrannten Mauerwerks, das aussah wie ein eingestürztes Kamin mit den Pfosten der Feuerstelle. Es war da und dort dürftig überzogen von dünnen, zäh verwurzelten, runden, schützenden Flechten, wie Siegeloblaten eines Testamentvollstreckers. Eben als die Ochsen zum Stehen gebracht wurden, bog des fremden Pflug seitwärts, weil er plötzlich an irgendeinem versenkten Stein am Grunde der Trümmer hängen geblieben war. »Das ist jetzt das 20. Jahr, dass mein Pflug auf diesen alten Herdstein aufgefahren ist. So, alter Mann, schwüler Tag heute.« »Wessen Haus hat da gestanden, Freund?« sagte der Wanderer und stieß mit seinem Stock gegen den halb begrabenen Herd, wo eine frische Furche ihn zudeckte. »Weiß nicht. Den Namen vergessen. Westwärts gezogen, soviel ich weiß. Kennen Sie die Leute?« Doch der Wanderer blieb die Antwort schuldig. Sein Auge haftete nun auf einer eigentümlichen, natürlichen Krümmung oder Wölbung in einem der bemoosten Steinpfosten. »Was starrst du so an, Vater?« »Vater? Hier.« Und er stocherte mit seinem Stock herum. »Hier pflegte mein Vater zu sitzen, und hier meine Mutter. Und hier machte ich als kleines Kind meine schwankenden Schrittchen hin und her, genau wie ich jetzt wieder tue, auf derselben Stelle, aber unter freiem Himmel. Die Enden begegnen sich. Pflüge zu, Freund. Wir tun wohl am besten dieses Leben, wie in Wirklichkeit, rasch zu Ende zu bringen. Nur wenig bleibt noch zu sagen. Durch gewisse Launen des Gesetzes wurden seine Gesuche um ein Ruhegehalt abgewiesen. Seine Narben blieben die einzigen Orden. Er diktierte noch ein schmales Büchlein den Bericht seiner Schicksale. Längst aber ist es vergriffen. Er selbst dahingegangen, sein Name verschollen. Er starb am selben Tag, an dem der Sturm die älteste Eiche seiner heimatlichen Hügel stürzte. Und damit endet Herman Melvilles Israel Potters Irrfahrten und Abenteuer.